dass ich mich hier nicht mehr aufhalten muss damit. So wenig wie das übrigens die Bolschewiki taten, die stattdessen was anderes gemacht haben. Die haben nämlich mithilfe revolutionärer Matrosen den bewaffneten Aufstand ausgerufen, Brücken, Telefon, Telegrafie, Funk, Bahnhöfe, Elektrizitätswerk, Server und dergleichen in Petrograd erobert, das Winterpalais gestürmt, den Sitz der Provisorischen. Ja, nie dagewesenes historisch beispielloses Atemberaubend bedeutsames, die erdballweit spürbare Störung des Betriebsablaufs. Auf eine Bewerbung des Flüchtigen, damals noch Flüchtigen Osama Bin Laden als Sonderbotschafter für UNICEF, hätte die bürgerliche Weltöffentlichkeit vor 3 Jahren nicht bestürzter reagieren können als 1917 auf diese neue komische russische Regierung. Zu ihr gehörten der Failed Lawyer und eine Sexualreformerin Bolschewistin namens Alexandra Kollontai, deren Präsenz im Gremium ein amerikanischer Beobachter damals ekelhaft fand. Also die haben da jetzt so eine Regierung, da ist der Lenin und die Kollontai. Hilfe. Mein Vater sagte, als die WSG und die anderen sich zusammenschlossen zu dem Ding, was es da jetzt gibt, wenn die drankommen, hol es Gewehr. Friede seiner Asche. Ich glaube, wenn die drankommen, wäre er enttäuscht gewesen. Naja. In kürzester Zeit erließ diese ekelhafte Regierung Dekrete über Friedensverhandlungsangebote ohne Platz für Annexionen und Siegertribute, die Aufhebung des Großgrundbesitzes und die Rekrutierung von nicht den bislang herrschenden Klassen oder ihren Auxilia angehörenden Personenkreisen für Verwaltungs- oder Regierungsaufgaben. Jetzt wird es wieder lustig, dass man sogar den zähen Widerstand der Finanzwirtschaft, also einen sogenannten Streik im Banken- und Kreditwesen, wobei wenn die streiken, muss man sich das so vorstellen, wie die Rechte das halt tut, Kohl nannte das Aussitzen, begonnen zu dem einzigen Zweck der Revolution, den Geldhahn abzudrehen und sie damit trocken zu legen, innerhalb etwa eines Jahres zu brechen verstand, und das war echt zäh. Und dass der Versuch der kapitalistischen Umzingelung, den Außenhandel des neuen Staats mit Gold und anderen Reichtümern, der dringend benötigte Mittel flüssig machen sollte, zu unterbinden, innerhalb von 2 Jahren scheiterte, es bringt noch 2009 einen sonst eher entspannten Antikommunisten wie diesen Wirtschaftsprofessor Sean McMeekin zum Schäumen. Der hat aber ein tolles Buch geschrieben, History's Greatest Heist, The Looting of Russia by the Bolsheviks. Das ist praktisch Ocean's 11 mit Lenin statt George Clooney. Und ein Spitzenbuch. Also wenn man den Schaum der McMeekinschen Wut davon abwischt, ist das ein für Freundinnen und Freunde der Revolution äußerst lehrreich zu lesender Bericht. Und vielleicht verfilmst du ja mal irgendjemand. Mit George Clooney in der Hauptrolle. Mit George Clooney in der Hauptrolle, als Alexandra Kollontai. und Tilda Swinton als Lenin. Neben Kleinigkeiten wie der Niederwerfung von so einem Bankenstreik in der Stadt und der sogenannten Weißen, also der Konterrevolution auf dem Land, unternahmen die Bolschewiki umgehend gewaltige, dem von ihnen formell bereits gewonnenen, aber sehr schwer zu kontrollierenden Flächenstaat angemessene Anstrengungen zur Alphabetisierung, Elektrifizierung und Industrialisierung. Komischerweise, das, was man heute The World, internationale Staatengemeinschaft nennt, erwies sich dabei als wenig hilfreich. Man schickte lieber englische, amerikanische, japanische, deutsche, französische, österreichische, ungarische und noch ein paar deutsche Interventen vorbei, damit sie der Revolution etwa durch Zerstörung von Verkehrswegen anschaulich erklären, dass von ihr erwartet wurde, sie soll sich verpissen. Auf der Seite der naturwüchsigen, ererbten, ungeplanten, zwangsförmigen Weltordnung, die von der Oktoberrevolution unterbrochen und nach der allzu optimistischen Deutung einiger Beteiligter bereits tödlich getroffen war, mischte sich dabei übrigens derselbe Menschenschlag ein, auf den sie sich immer verlassen können. Die besitzenden sogenannte weiße Truppen, wie gesagt, klerikale Nationalisten, Gangster, stellvertretend für sie alle, Freedom Fighter, sei nur der Kosaken-Warlord und enthusiastische Kommunistenkiller Pjotr Krasnov genannt, Lichtgestalt einiger rechter Sozialrevolutionäre, der, als es ihm nicht gelang, die Regierung des Oktober zu zerschlagen, immerhin sich selbst so weit treu blieb, dass er seine Freundschaft und Dienste später der Wehrmacht antrug, als sie die Sowjetunion überfielen. Billig war die Überwindung dieser Sorte Gegner nicht. Schön überhaupt nicht. Dass der neue Staat darüber hinaus zuvor gefesselte menschliche Energien für die oben angedeuteten titanischen Leistungen freisetzen konnte, grenzt für Leute, die im jetzt ja Horizont begrabenen Erfahrungsbild des historischen Normalfalls von Ausbeutung und Unterdrückung befangen sind, einem Wunder. Und dass sie folglich, weil sie sich zumeist für aufgeklärter halten, als sie sind, als wir sind, nicht glauben können. Es war, sagen sie dann gern, eben alles fauler Zauber oder doch das Ergebnis nicht von beispielloser Massenmotivation zur Selbstverbesserung, sondern im Grunde von reiner Peitschenknuten- und Karabinerbrutalität der Bolschewiki. Seit meine Politisierung angefangen hat, seit Mitte der 80er, treffe ich enttäuschte Leningläubige, es sind sehr oft wirklich so K-Soldaten. Und die sagen, der ganze Rote Oktober samt unmittelbaren und erweiterten Resultaten sei nichts als eine nachholende Modernisierung gewesen, ein Übergang aus der Halbfeudalität ins Kapitalverhältnis, das dann der Gorbatschow voll realisieren konnte. Solche Ideen, das muss man auch sehen, man muss da auch Ideengeschichtsschreibung betreiben, sehr genau. Was immer jetzt im Einzelnen dran ist und was nicht. Interessanterweise aufgekommen sind sie im Westen, als gewisse Kader der reichen Staaten ab etwa 1972 erkennen mussten, dass aus dem Traum erstmal nichts wurde. Etwas akademischer Aufruhr und ein paar schöne Streiks in ein paar Metropolen, sowie die eine oder andere befreiungsnationalistische Bewegung in den Peripherien könnte, ja müsste, zur nächsten Etappe der Weltrevolution führen. Jetzt kommt die maoistische Selbstkritik auch, wenn wir uns noch so materialistisch aufplustern, wir Intellektuellen glauben ja leider immer gern, dass es ein Berufsschaden, gegen den wir lebenslang kämpfen müssen, wenn er das bisschen Verstand, das wir haben, nicht ratzeputz verschlingen soll. Also wir glauben, eine gute, eine schöne, im allerbesten Fall auch noch wahre Idee, es muss doch gewinnen. Dann kommt eine, wie widersprüchlich auch immer angelegte Figur namens Mao Zedong, und die erzählt uns beim Versuch, den Blödsinn abzustellen, etwas von Gewehrläufen. Und dann staunen wir ihn so lange als linken Bruder an, bis auch seine Revolution sich weigert. Ohne entsprechende revolutionäre Situation und eine gut vorbereitete Infrastruktur, also einfach aus sachlicher Bonität und ästhetischer Triftigkeit und weil es auf dem Feuerzeug so gut aussieht, auf unsere beschissenen kapitalistischen Heimatstaaten überzugreifen. Bleibt das Mirakel aus, dann fühlen wir uns von ihm, wie zuvor sie oben schon von Lenin, bitterlich verraten. Und finden sofort raus, dass er nichts als ein Mörder, Sklaventreiber und gemeingefährlicher Irrer war, denn furchtbar ist die symbolische Rache der Unerlösten. Die fromme These, dass eine Modernisierung, eine Hebung einer supermassiven, schon vor dem Weltkrieg rückständigen, durch diesen ausgebluteten von Bürgerkrieg und Invasion löchrig geschossenen Volkswirtschaft auf ein im Weltmarktmaßstab überlebens- und selbstbehauptungsfähiges Niveau hübscher hätte aussehen können oder müssen, als die im Zeichen des Roten Oktober in Angriff genommene, wollen wir nicht so gern bestritten sehen. Den Friedliebenden unter uns fällt dann der sogenannte Kriegskommunismus auf die Seele. Tote, schlimm. Die Wertkritischen finden die neue ökonomische Politik den Beweis, da geht es doch nur um Kompromisse mit der Raffgier. Die Anti-Autoritären, naja, Großstädter Matrosenaufstand. Wir haben aber alle, man vergesse das nie, nur dann recht mit solchen Einwänden. Wenn wir ans politische Leben Maßstäbe anlegen, für deren Geltendmachung in der Wirklichkeit statt Fixierung in klugen Texten seit 1789 nie und nirgends mehr riskiert und erreicht worden ist, als eben bei diesem Vexierbild, bei dieser schwierigen Geschichte, die man einfach nicht los wird. Man kann sich gegen Revolutionen von links überhaupt nur billig im Recht fühlen, weil aus den grausigen, kostspieligen Anfängen manchmal dann kein stabiles System wird, das zum Beispiel verhindern kann, dass über es schlecht geredet wird. Anders als nach langem Hin und Her und brachialen Zwischenspielen vom Bonapartismus bis zum Faschismus aus der bürgerlichen Revolution von 1789. Deren erste Schritte zur politischen Durchsetzung ihrer Emanzipationsideen waren garstig, von der Guillotine, der Ersäufung der rechten Bauernaufstände, der Vendée, im Blut und Ähnlichem entstellt. Und der beste Umgang damit scheint mir immer noch: Ihr habt gelogen, das muss man jetzt wahrmachen, was ihr da gelogen habt. Also es gibt diese berühmte Geschichte, ich erzähle sie immer wieder. Haiti, Menschenrechte, okay, das gilt auch für uns, schwarze Sklaven. Und dann schicken die Franzosen eine Bestrafungsarmee, weil so haben wir ja nicht gewettet, und werden empfangen mit ihren eigenen französischen Revolutionsliedern. Also unhistorisch denken schwierig. Die Entstehung des Proletariats war im Westen und Norden, also bei uns hier, auch ganz ohne Checker, kein Spaß. Eine Beobachtung, die gerade die Entstehung der Arbeiterbewegung und ihrer Theorie des Marxismus wesentlich geprägt hat. Hinter dem sehr engen kapitalistischen Gegenwartshorizont sind Bücher wie Die Lage der arbeitenden Klasse in England von Engels in genau dem Augenblick verschwunden, da die Lage der arbeitenden Klasse im sogenannten Postsozialismus, jener von Engels geschilderten alten englischen, wieder sehr zu ähneln beginnt. Naja, Geschichte, damit hält sich das Kapital ungern auf. History is bunk, wie der große Autofabrikant und Hitler-Anreger Henry Ford festzustellen beliebte. In der Tageszeitung, wo denn sonst, denkt und schreibt ein Mann, der mir und Leuten, die mir nahestehen, bei Gelegenheit vorgeworfen hat, unsere eher banale und ziemlich traurige und für uns jedenfalls nicht lustige und von uns auch nicht begrüßte Überlegung, dass die Handelnden von Revolutionen oft von Anfang an in einer Situation stehen, wo sie nur entweder hässlich siegen oder hässlich verlieren können und manchmal trotzdem was Drittes vollbringen, überleben mit großen Blutflecken, das sei eine Apologie des Terrors. Lenin und Robespierre, doch auch der kriegt was ab, weil man heute in Joschkas Milieu offenbar schon wieder gegen die bürgerliche Revolution geife. Und was die Taz eigentlich will, ist wahrscheinlich ein Ständestaat mit Adel, Virus und Claudia Roth der Ersten an der Spitze. Siehe, wir wollen Nachhaltigkeit. Also der Vorwurf ist, ja, Lenin und Robespierre, nein, das war nicht irgendwie ein Kampf darum, die Revolution stellt. Die haben sich schon vor jeder Konterrevolution Gedanken über den Terror als Herrschaftsmittel gemacht und dies beweise, dass es ihnen um nichts anderes ging als eben Terror. In der Tat, wo hätte man auch jemals vor den beiden großen Revolutionen, der französischen und der russischen, davon gehört, dass es Herrschaft gibt? Und wo wäre diese jemals brutal gewesen und wo hätte je die Notwendigkeit bedacht werden müssen, abzusetzende Herrschaft an der Gegenwehr, abgesetzte Herrschaft an der Rückkehr zu hindern? Vor Robespierre und Lenin waren das alles Kitas. Und wenn doch meine Regierung abtrat, dann aus Schläfrigkeit mit einem Lächeln und Achselzucken. My son asked for thyself another kingdom. For that which I leave is too small for thee, for your Iron Maiden fans. Man hört und liest Quatsch auf diesem Niveau jetzt überall andauernd. Je schneller und grässlicher der Imperialismus seine Knochenpuppen über den Erdball tanzen lässt, desto schlimmer waren und sind in seiner Propaganda alle, die dem Grauen der Normalgeschichte je irgendwas anderes entgegengesetzt haben als kluge Worte. Alles dasselbe. Schlimmer Lenin, schlimmer Trotzki, schlimmer Stalin, schlimmer Mao, schlimmer Ulbricht, schlimmer Castro, schlimmer Ho Chi Minh, schlimmer Bader, schlimmer Meinhof, schlimmer Lafontaine. Und sogar Gandhi enthüllen neueste Archivaushebungen der Hetze, also da gibt es so ein Scheißbuch. Ja, das war ein schwuler Egomane und ein Tyrann im privaten und politischen und überhaupt so eine Art ausgemergelter Saddam Hussein ante datum. Denn so weit kommt es noch, dass die Schaltgeschichtsweisen, Nachrichtenmelder und Clowns des Imperialismus an irgendjemanden, den nicht das State Department oder das Außenministerium hier zum Hoffnungsträger erkoren hat, irgendein gutes Haar lässt. Wenn ich und was anderes mache ich gar nicht. Ich diskutiere nicht und es ist wirklich ein so ausuferndes Thema und es ist vor allen Dingen ein Thema, wo jetzt nicht irgendein Schlaubi sich hier hinsetzen soll und sagen soll, ich habe die Brille und ich habe das Schema und jetzt machen wir es. Was ich hier machen will heute Abend, ist einfach mich vor dem Roten Oktober einfach verneigen. Und damit will ich die katastrophalen Startbedingungen jenes rühmlichen Versuchs, aus dem Albtraum der Geschichte zu erwachen, nicht wiederhaben und also auch nicht einige Mittel, mit denen sich jener Versuch über diese Bedingungen erheben konnte und musste. Aber fragen möchte ich doch, ob die Gründung eines nicht zu übersehenden staatsförmigen Ärgernisses für den Imperialismus, eines Ärgernisses, das sich tatsächlich rund 70 Jahre gegen den Lauf der Dinge, wie er halt seit der frühen Neuzeit war, hat halten können, wirklich nur der Dämonie einiger Verschwörer und den offenbar mit magischen Kräften und einer ans Transzendentale grenzenden Lust auf Tote gestraften Wladimir Ulyanov geschuldet war. Und ich doch auch der Wahrheit, einer Auffassung vom Sozialen, die nicht einsehen will, dass der Austritt der Menschen aus der Naturnot ihr angeblich gebietet, die aus der Unvollkommenheit der bürgerlichen Frühphase dieses Austritts folgenden gesellschaftlichen Mängel als zweite, als menschengemachte Naturnot bis zur Unbewohnbarkeit der ganzen Scheiße weiter zu ertragen. Gerade in den Details der von meinen Lehrerinnen und Lehrern teilweise so verachteten, nachholenden Modernisierung im Gefolge der Oktoberrevolution wenn man sie richtig zu lesen versteht, stecken merkwürdige Bilder. Lenins Roman Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung. Das hat er nicht in den luftleeren Raum gepfiffen, sondern das hat wichtige praktische Realitäten flankiert. Zum Beispiel die im damals noch weitgehend konkurrenzförmigen Kapitalismus undenkbaren Vereinfachungsspielräume für gewisse Produktionszweige. Das heißt nicht, dass zum Beispiel eine bestimmte Form von zentral koordinierter Produktion der Stein der Weisen ist. Im Gegenteil, kann auch ein Notbehelf sein, wo die Transport- und Kommunikationsmittel für ein modulares Produzieren noch nicht weit genug entwickelt sind und man anders als über Zentraldirektiven die Abwärmeverluste nicht minimieren kann. Wenn Intellektuelle den zentralen Plan statt den modularen demokratischen empfehlen oder wenn umgekehrt Intellektuelle, ich bin jetzt rein hypothetisch für Ludwig Erhard erwerben, machen sie immer wieder denselben Fehler. Sie tun so, als wären das alles Ideen. Statt materielle Optionen führen Wirtschaften nach Kriterien, die jeweils von gesellschaftlicher Macht festgelegt werden und dann eben entweder Profit unterm Tauschwert oder Bedürfnisbefriedigung unterm Gebrauchswert festschreiben. Geeicht an einer jeweiligen historischen Situation. Ich will jetzt den Kriegskommunismus. Das heißt, ich will die Lage und die Programme der Regierung in Russland nach dem Ersten Weltkrieg. Ich will jetzt den Ludwig Erhard. Das heißt, ich will die Lage und die Programme der Regierung in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Hübsche Idee, den Erhard auf links zu krempeln, aber ich will weder den Ersten noch den Zweiten Weltkrieg die Wand schwimmen. 1917 war Kommandozeit, war Gehorsamszeit, verfluchte Zeit. Auch die Zeit von neuen Freiheiten. Man freut sich im Rückblick, dass die Revolution wehrhaft genug war, diese Freiheit zu erringen und zu verteidigen. Aber man kann dabei natürlich auch melancholisch werden. Was hat es auf längere Sicht gebracht? Dass sie es war und nicht in Schönheit gestorben ist. Ein Freund von mir, ein älterer Freund, ein resignierter Freund, hat mal gesagt, rote Atombomben, KGB-Mauer haben die Feinde nicht trotzdem gesiegt und nicht sogar deswegen. Man muss, um das zu bejahen, mindestens den Vorwurf der Rosa Luxemburg, die keine Leninistin waren, die westliche Linke vergessen, jene habe sich in der entscheidenden Situation als ein Haufen, Zitat, niederträchtiger Hasenfüße erwiesen, statt das Signal der Russen aufzunehmen. Gewiss, die Russen hätten, als die Hilfe aus dem Westen der Umsturz in Deutschland, Frankreich, England nicht kam, ihre Revolution aufgeben können. Irgendein gemäßigter Mäßiger hätte sich gefunden. Aber denken wir mal an andere Gegenden als die ganz Reichen. Alles, was bei sehr vielen Revolten an besserem Leben, anständigeren Verhältnissen als im Rauballtag erreicht wurde, wäre doch sehr viel schwerer zu erreichen gewesen, ohne die manchmal zweideutige, inkonsequente Hilfe aus der sozialistischen Staatenwelt und erst recht ohne die Inspiration des Roten Oktober. Diese Revolution zwang überdies mittelbar den Imperialismus teilweise anders zu operieren. Ich denke nicht nur an das vergleichsweise nette Leben, das ich so kenne, und dass Leute, die auch nichts zu erben hatten, im Westen zwischen 45 und 92 erlebt haben. Es war auch Resultat der Zähneknirschenden, man kann die Sachen nachlesen im State Department, Selbstzügelung im Kampf um Herzen und Hirne. Jetzt knirschen die Zähne nicht mehr, jetzt beißen sie wieder. Man rede also gern von den Problemen, die den Sozialismus, der aus dem Roten Oktober kam, bis zu seinem Ende gezeichnet haben, die er mitgeschleppt hat, aber man übersehe dabei nie, das ist noch eine Seite, man übersehe dabei nie, dass der Imperialismus eine Menge Schrecken entfesseln zu müssen, zumindest glaubte, um nicht von einer Menschheit beseitigt zu werden, die sich am Beispiel der Oktoberleute aufrichtete. Von Italien und Griechenland zum Beispiel haben die Leute Ende der 40er Jahre nicht umsonst befürchtet, die werden noch rot. Anfang der 50er Jahre Korea, Iran, dann Guatemala, Costa Rica, Ende des Jahrzehnts, Ende der 50er Jahre Syrien, auch das schon. Dann Indochina, Algerien, Süd- und Mittelamerika, Afrika. Im Rückblick aus 95 Jahren Entfernung berührt der ästhetische Triumphalismus des Roten Oktober mitunter seltsam. Und einen Satz wie Lenins Bonmot über die Unsterblichkeit und Unbesiegbarkeit der Lehre von Marx infolge ihrer Wahrheit liest man mit Trauer. Aber Lenin und andere haben zum Glück anders gehandelt, als so ein Satz suggeriert. Das Tun dieser Leute zeigt, dass sie wussten, dass keine Lehre, keine Idee, keine Einsicht, kein Vertrag irgendeinen Nutzen hat, wenn es niemand lebt. So ist das mit den Lehren aus der Geschichte. Selbst falls wahr wäre, was von den Allerschlausten gegen den Roten Oktober vorgebracht wird, die Gegend war zu arm, die Unzufriedenheit in den Zentren nicht reif, die Krise der Warenproduktion nicht systemisch, überhaupt keine globale Entwicklung, alles zu schlecht synchronisiert. Was folgt dann daraus für eine spätere Lage, in der sich einige dieser Parameter vorsichtig gesagt geändert haben? In dem Stau da draußen eine revolutionäre Situation war das nicht. Gelegenheiten haben ist das eine, Gelegenheiten ergreifen ist das zweite, Gelegenheiten erkennen, das ist das Wichtigste. Danke. Zermürbung der Wartezeit vorher und so weiter, würde ich vorschlagen, dass wir keine Zigarettenpause machen, sondern tatsächlich gleich rufen. Jo, genau. Und dann umso bälder zu feiern, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, ne? Ja, genau, darum geht es heute hier. Ich habe vorhin aufgrund der Zeitverzögerung den obligatorischen Werbeblock, der aber im Moment wichtiger geworden ist, vergessen. Wir haben heute die Möglichkeit, diese Veranstaltung in den Räumlichkeiten der jungen Welt durchzuführen. Und soweit ich das verstanden habe, gibt es auch eine Abschrift dieses sehr beeindruckenden Referats, das wir gerade gehört haben, wird auch in den nächsten Tagen in der Tageszeitung Junge Welt auf den Themaseiten zum 95. Jahrestag der Oktoberrevolution abgedruckt werden. Ich muss darauf hinweisen, dass sich diese Zeitung, die eine besondere Position in der deutschen Presselandschaft hat, aufgrund der Widrigkeiten der kapitalistischen Warenwirtschaft im Moment in einer akuten finanziellen Krise befindet und deren Erscheinen auf längere Zeit gefährdet ist, wenn sich nicht mehr Leute finden, die diese Zeitung unterstützen, abonnieren oder am besten gleich Genossenschaftsanteile zeichnen. Ja, da hinten gibt es Abo-Coupons und Infos über die Genossenschaft. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal bei Dietmar Dart für dieses beeindruckende und, ich denke, wichtige Referat über das, was 95 Jahre nach dieser bedeutenden, epochalen, geschichtlich wichtigen Revolution dazu zu sagen ist, gesagt wurde. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn wir hier aus dem Publikum Stimmen dazu haben, wenn sich, ja, jemand traut, dazu was zu sagen. Dann vielleicht einen der Exkurse nachtragen? Ja, bitte. Okay. Wovon hätte er gehandelt? Er hätte von der Frage gehandelt, wie man die Archive nutzbar macht für sich. Ich habe gesagt, es gibt nur noch solche Bücher. Es gibt nur noch Bücher in der Tradition dieser westlichen Sowjetologie. Fakt ist tatsächlich, dass wir uns in einer Situation befinden, wo man diese Bücher so ein bisschen gegeneinander lesen muss. Also wo man sozusagen mit so Gedanken denken muss wie, stimmen tut es wahrscheinlich alles sowieso nicht, aber man kann so ein paar Sachen entnehmen wie, was überhaupt stimmen kann. Also wenn sozusagen nach so Logiken wie, wenn selbst die sagen das ist nie ein vollständiger Beweis, aber dann muss man kollationieren, weitermachen und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass die Geschichtswissenschaft, nicht im Sinne einer akademischen Wissenschaft, sondern Street Science, also die Verfügung darüber für Leute, die an dem, was jetzt ist, etwas ändern wollen, dass die erst wieder anfängt gerade. Also ich habe den Eindruck eines immensen Hungers auf Informationen, Bewertungen, Einschätzungen, Folgerungen zu dieser Zeit. Ich war letzte Woche in Mainz auf einer Veranstaltung mit Studentinnen und Studenten, die etwas wissen wollten, darüber, wie sich sozusagen, wie man ein historisches Objekt findet, wie man diese alte Frage, ne, Arbeiterklasse und so weiter, und wo sind sie und waren es nicht auch mal die Studenten irgendwann, meinen wir jedenfalls gewusst zu haben, haben uns jedenfalls ein paar Dozenten erzählt, die irgendwann mal was abgekriegt haben mit dem Wasserwerfer und so weiter. Und es ist einfach eine immense Geschichtsblässe da. Das heißt, das Problem ist ein bisschen, dass sozusagen alles, was wir an Geschichte haben, hat in sich drin diese komischen Gewaltspuren, die nicht artikuliert werden, über die nicht geredet wird. Also dass nicht darüber geredet wird, dass wir das aus Washington haben, diese Zahlen und so weiter. Dass nicht darüber geredet wird, dass zum Beispiel ich in ein Milieu reingeboren wurde. Und das würde ich gerne verbinden. Ich würde gerne sozusagen übergreifende Geschichtsschreibung wie, was war damals los mit, warum erfahren wir dann und dann davon dies und das verbinden. Als ich groß geworden bin zum Beispiel, gab es diese Frage Partei 85, 84, 85 mit so Lehrern. Und da gab es ultraradikale Lehrer. Da gab es Leute, die waren irgendwie links von der Wand. Und eigentlich waren nur alle in einem. Parteien sind scheiße. So. Organisieren muss man sich noch irgendwie, aber Parteien sind scheiße, weil das ist autoritär, das ist dies, das ist das und so weiter. Und erst nach einer Weile, also nach dem dritten Wein oder so, auf dem Schullandheim, kam dann so langsam raus, dass das bei aller Intrikatheit und Komplexität und Raffiniertheit der Argumentation, die da aufgeboten haben und wie sie einem erklären konnten, warum bestimmte Parteimodelle immer schlecht sind und warum es immer schief geht und so weiter, was allerdings auch da sehr wichtig ist, wenn man sowas hört wie immer. Das ist ja immer schief, es geht ja immer schief und so weiter. Und wenn gesagt wird, der Kapitalismus hat schon so und so viele Wirtschaftskrisen erlebt und es ist aber nie irgendwie zu einem revolutionären Potenzial gekommen und so, dann hat es natürlich häufig die Logik von, ich habe eine Oma, die Oma war viermal im Krankenhaus, die ist zurückgekommen, also sie ist unsterblich. Das heißt, dieser Tendenzismus sozusagen in der Geschichtsbetrachtung ist das eine Problem. Das andere ist, dass die Leute nicht darüber reden, warum sie so denken, wie sie denken. Also was man früher Materialismus nannte. Und wenn man eben dann beim dritten Wein angekommen war, sagte der Lehrer, naja, mit den Parteien gibt es noch so eine Sache. Wenn ich nicht raus wäre damals aus meiner IK-Gruppe, wäre ich jetzt nicht Lehrer. Das heißt, so intelligent diese Argumente sind, sie haben schon etwas damit zu tun, dass in einer bestimmten Zeit in Westdeutschland einfach massive Gewalt ausgeübt wurde gegen jeden Versuch, sich in irgendeiner Partei zu organisieren. Und die dann drin geblieben sind, natürlich oft auch Leute waren, die davon sozusagen einen Hau weggekriegt haben, im Sinne von, wenn du ständig unter so einer Angst lebst, dann neigst du natürlich auch dazu, die Dinge zu fetischisieren, die du so schwer erlitten und erkämpft und erstritten hast und gar nicht mehr zu sehen, dass man sich in der und der Situation vielleicht wirklich mal öffnen muss oder mal mit andere Leute einladen muss und so weiter. Und das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man über den Knüppel nicht redet, dann gewinnt er. So, das wäre der erste Exkurs gewesen. Und deswegen finde ich das so unglaublich beeindruckend, diese Geschichte mit dem Kornilov-Putsch. Also wenn dann sozusagen versucht wird, so einen Hitler zu installieren, dass man dann sagt, wir unterstützen jetzt strategisch, taktisch hier und hier die und die Sachen. Es gibt einen Text von Lenin, ich kann ihn leider nicht auswendig, ist eine Schande, der heißt Über den Kompromiss. Und da geht es genau darum sozusagen, dass wenn man irgendeinen Kompromiss machen muss, um beispielsweise irgendeinen Hitler zu verhindern oder irgendwas, dass man immer die Wahrheit sagen muss, was das mit der Gewalt zu tun hat, dass man immer sagen muss, es ist trotzdem scheiße, was hier passiert und so weiter. Und nicht anfangen soll, über Nacht habe ich jetzt erkannt, alles, was ich vorher angebetet habe, ist scheiße und alles, was ich vorher scheiße fand, ist gut und es gilt so lange, wie ich Angst vor dem Knüppel habe. So. Das wäre der Knüppel-Exkurs. Traut sich jemand aus dem Pöbel was zu sagen oder machen wir mit dem nächsten Exkurs weiter? Da hinten und dort. So viele habe ich nicht mehr, aber das war eins, das war zwei. Genau. Also ich kann mich nicht unbedingt vor und ich glaube, als erster ist natürlich bei diesen, würde man sagen, literarischen und auch rhetorischen, glanzvollen Beitrag auch nicht ganz so einfach als erster dagegen zu arbeiten. Ja, da beginnt das erste Missverständnis. Ich will eigentlich auch nicht dagegen halten, sondern eine Verständnisfrage. Ich glaube, das ist einfach nur deiner Saloppheit geschuldet, wenn du so locker sagst, Parteien sind scheiße. Ne? Also das hört sich erstmal gut und radikal an, aber ich bin doch überzeugt, dass die Arbeiterklasse und da komme ich dann irgendwie auch auf die eigentliche Frage, die ich stellen wollte, hinaus, dass die Arbeiterklasse bei der Vielfalt der bürgerlichen Parteien heute und nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch heute, bei allen Widersprüchen, und du kennst ja die Problematik, ne? Also das will ich vielleicht heute Abend zu weit. Also die Arbeiterklasse oder das werktätige Volk oder die werktätige Bevölkerung und nicht irgendwie die nationalistische Ecke und völkische Ecke da eingeschränkt zu werden, ne, glaube ich, da sind wir uns einig, sie braucht eine Partei und ich kann offen reden und wir sind hier in der Ladengalerie zur Feier des 2. Oktober. Sie braucht nicht nur eine politische Partei, sondern auch eine revolutionäre Partei. Also meine Frage heute, wie konnte das hier in Berlin oder europaweit aussehen? Ne? Im Zusammenhang mit dem Generalstreik in Griechenland, Portugal und so weiter. Genau, das sind ungefähr 16 Fragen in Zweien. Damit ich die zweite nicht vergesse, antworte ich auf einen Teil davon, hebe mir einen Teil noch auf für einen zweiten Exkurs. Das wird dann der Parteienexkurs. In der Tat, ich habe nicht darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, Parteien seien scheiße. Ich habe das referiert, was mir gesagt wurde, als ich klein und dumm war und Leute hatte, die 30 oder 35 waren und wo ich gesehen habe, die haben eine Menge ausgehalten, die haben versucht, ihr Leben anders zu organisieren, die haben sozusagen Spuren von Kämpfen am Leib getragen und die haben das gesagt. Die haben gesagt, Parteien sind scheiße, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie in K-Gruppen, das war damals das Ding, und das waren ja stark studentische Sachen, also weil sie gerade gesagt haben, nehmen wir mal den Ausdruck, die Nichtbesitzenden, um nicht zu sagen Volk. Also, und unter Besitz verstehe ich marxistisch nicht, ich habe einen Lutscher oder ich habe ein Motorrad, sondern ich habe etwas, was mir Arbeit erspart und was mir die Möglichkeit gibt, mir die Arbeit anderer Leute anzueignen. Also Besitzende sind Kapitalisten. So, die Nichtbesitzenden also, können die an dieser Situation was ändern, ohne sich zu organisieren? Klare, kurze Antwort, auf keinen Fall. Zweitens kann man sich ja ganz einfach vorstellen, braucht man Hauptamtliche, also braucht man, was Lenin Berufsrevolutionäre genannt hat, wahrscheinlich schon, weil eine Überlegung, Leute, die in dem Ausbeutungsding stehen, als Abhängige, oder Leute, die, was heute ja auch häufig ist, noch nicht einmal mehr da drin stehen, sondern irgendwie Unterstützungsempfänger sind, mit denen dann sozusagen irgendwie gewirtschaftet wird, sind tatsächlich in aller Regel in einer Situation, wo man dann nicht um 17 Uhr, wenn man gearbeitet hat, oder aber wenn man wochenlang irgendwie auf eine Liste gestartet hat und sich melden soll, weil man sonst keine Stütze mehr bekommt und so weiter, dann auch noch sozusagen so Vernetzungsarbeit machen können. Das ist ein Job wie jeder andere auch, und wenn die Gesellschaft arbeitsteilig ist, bringt es nichts zu sagen, wir wollen aber allseitig entwickelte Individuen sein, ab dem Moment, wo uns das stinkt. Das heißt, ich habe überhaupt nicht gegen Organisation geredet, sondern ich habe darüber geredet, dass Organisationen in einer bestimmten historischen Situation, wo es sehr viel auf die Löffel gibt, in sich Deformationen hervorbringen, die dann hypostasiert übertrieben werden, dass also Leute sagen, ich habe in Parteien immer nur die Erfahrung gemacht, du wirst gemaßregelt, dein Privatleben wird auch noch kontrolliert irgendwann, das ist irgendwie nicht mehr spontan, es ist das Gegenteil des Lebens, für das wir da eigentlich kämpfen und so weiter. Und dass dann aus dieser Erfahrung gemacht wird, so sind Parteien, statt die spezifische historische Situation zu sehen, die man da hatte. Und dass es zum Beispiel eine ganz andere Situation sein kann, in der man sagt, ich habe mein Leben lang nur gelabert und war auf 600 Veranstaltungen in der Ladengalerie und jetzt haben wir tatsächlich mal irgendwas hingekriegt, wie ein Streik oder so, und haben sogar eine Öffentlichkeit dafür gekriegt und haben ein Parteibüro irgendwo gehabt, das sich dafür interessiert hat und so weiter. Also, kurze Antwort, ich bin sehr für Organisation. Wer macht die? Das Blöde ist, dass man tatsächlich so ein Tunnel hat von zwei Seiten in einem riesigen Bergmassiv, das auf den Leuten lastet. Es gibt immer diese blöde Frage, soll das spontan entstehen aus den Kämpfen selber oder kann man das vorbereiten und so weiter. Ich gebe mal eine etwas kryptische Antwort, weil es tatsächlich ein Thema ist für 7 Abende. Aber sozusagen, das, was spontan entsteht, das, was damit zu tun hat, dass es irgendwelchen Leuten einfach reicht oder dass Leute auch eine günstige Gelegenheit für sich sehen, die dann zum Beispiel mit neuralgischen Punkten zu tun haben kann. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, in dem Land A bringt es nichts mehr zu streiken, weil wir verlagern alles in das Land B, wo die Leute so elend dran sind, dass sie froh sind, für den Dreckslohn zu arbeiten. Und dann seht ihr nämlich in die Röhre, also streikt lieber nicht. In der Situation ist das, was eine gute Gelegenheit ist, zum Beispiel, wenn die Leute, die den Rammstein transportieren sollen, auf einmal streiken. Das heißt, jede Lösung, die denen einfällt, sozusagen kann gekontert werden, aber dafür braucht es genau Organisation. Wie es also weitergehen muss, von zwei Seiten. Das eine ist sozusagen diese Situation, die entsteht aus Leuten, die irgendwie um was kämpfen. Das andere ist, dass Leute es als ihre Aufgabe sehen, das zu scannen, das zu koordinieren, damit zu arbeiten, die Rückschläge, die Zerleierungseffekte, die Repression, den ganzen Kram auszuhalten und dabei zu bleiben. Und dann gibt es wieder so ein Brecht-Ding, was sagt, einige können das ihr Leben lang, andere 5 Minuten. Ich schreibe niemandem vor, wie lange sie oder er das kann, aber das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, wenn man sagt, spontane Geschichten sind Glück und Organisation oder Partei sind sozusagen etwas, was mit Willen und Bewusstsein vorangetrieben wird,